Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Ich bin der Dealer, denn ich sell den Reefer. Wenn du mich nicht magst, ja dann brech ich dir den Kiefer. Fame wie Wiz Khalifa und ich hab die Grub Stacks. Ich sippe Money Water, du hast drin im Cup Bags, not fresh. Homer, ich bin viel fresher. Wenn du kein Geld machst, komm und deal besser. Du ziehst Messer, ich komm mit der ganzen Fight. Die Bitch macht ihre Beine breit. Geld ist eine Kleinigkeit und ich hab genug davon. Die Bitch braucht keinen Luftballon. Die Note blowt den Kopf, die Pille lookt Exzenter Shotgun mit der Glock oder Tech 9 oder Spinning 9. Du hast kein Swag Slime, ich hab Swaggy Spinning 9. Schieß dir ins Gesicht rein, einfach weil es Spaß macht. Mein T-Shirt ist von Gucci und dein Lappenhemd von K hat. Ich hoffe bei K statt KDW und Wertheim. Guckst dann in den Herd rein und du bist nichts wert, Slime. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Ich will die Bugs, guck wie ich die Slugs fass. Ich bestell mir frischen Lachs hier in der Wild und in der Taz. Also Platz, Bitch, geh mir aus dem Weg lieber. Heute bin ich Rapper, früher war ich dieser E-Dealer. Wir poppen uns jetzt die Chemietabletten. Koks ist weiß so wie Servietten, Blut ist rot wie Joghurtretten. Der Swagathon von Deutschland, die Pussy fühlt sich feucht an. Die Pussy ist so feucht, Mann, du musst den Boden scheuern. Musst dich keck nicht feuern, ich will auf dich feiern, denn du bist nicht reich, Mann, wie der Chef von Deichmann. Ich wirf dich in den Teich, Mann, denn du bist ein Gayboy. Ich bin wie das Magazin, ein Playboy, okay, Boy. Ja. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer. Autos, Money, Reefer, Bitches wollen den Dealer.